Phil öffnete den Mund, um zu fragen, ob der Kerl das ernst meinte, dann schloss er ihn wieder. Er konnte sich unschwer denken, was der Antwortmann sagen würde. »Ja, das tue ich, und das war Ihre zweite Gratisfrage.« »Wie soll ich wissen, dass die Antworten, die Sie mir geben, wirklich wahr und zutreffend sind?« »Das können Sie nicht wissen, aber im Lauf der Zeit werden Sie es erfahren«, sagte der Antwortmann. »Und das war Nummer zwei«, sagte Phil. Er grinste breit und genoss das Spiel. »Von welcher Spanne bezüglich Lauf der Zeit reden wir?« fragte er. Kaum war es heraus, schlug er sich die Hand vor den Mund, doch zu spät. »Es lief heute so schleppend, dass ich Ihnen eine dritte Gratis-Antwort spendiere«, sagte der Mann hinter dem Tisch. »Die Antwort? Unterschiedlich. Was Ihnen nicht im Geringsten dabei hilft, die wahre Natur meines Gewerbes zu ergründen, falls Sie auf Wahrheit aus sind. Verstehen Sie, was ich damit meine? Wie einfach es ist, Fragen zu stellen, die nichts zu irgendeiner Erkenntnis beitragen? Es wertet den gesamten Prozess des Fragens ab, oder? Es verhindert, dass man den wichtigen Dingen wirklich auf den Grund geht.« Der Antwortmann lehnte sich zurück, verschränkte die Hände im Nacken und starrte Phil an. »Solange wie ich inzwischen in diesem Geschäft tätig bin, sollte ich eigentlich nicht überrascht sein, wie nutzlos die Fragen intelligenter Menschen sein können, aber irgendwie bin ich es doch. Es ist Trägheit, es ist Faulheit. Ich habe mich oft gefragt, ob intelligente Menschen wirklich begreifen, welche Antworten sie im Leben suchen. Vielleicht fliegen sie einfach nur auf einem fliegenden Ego-Teppich herum und stellen lauter falsche Vermutungen an. Das ist der einzige Grund, der mir einfällt, warum sie so impotente Fragen stellen.« »Impotent? Also wirklich?« Der Antwortmann fuhr fort, als hätte er das nicht gehört. »Sie haben mich gefragt, woher Sie wissen sollen, dass meine Antworten korrekt sind. Wahr und zutreffend war Ihre Formulierung, was recht hübsch war. Daher habe ich Ihnen eine Antwort umsonst gegeben. Würde jetzt gerade der vorweihnachtliche Hochbetrieb herrschen, wären Sie vor 2 Minuten in Ihren Wagen gestiegen und die Straße runtergerauscht.« Eine Windböe brachte die Volants am roten Schirm zum Flattern und zerzauste dem Antwortmann das graumelierte Haar. Mit einem Ausdruck tiefer Melancholie schaute er die leere Straße hinab. »Der Herbst ist eine saure Gurkenzeit für mich, und Oktober ist der lahmste Monat von allen. Mir scheint, dass im Herbst mehr Leute in der Lage sind, selbst Antworten auf ihre Fragen zu finden.« Er betrachtete einen weiteren Moment lang den dunklen Straßenstreifen, der sich in die leuchtenden Bäume hineinwand. Dann klärte sich sein Blick und er sah wieder Phil an. »Warum haben Sie mich nicht irgendwas Konkretes gefragt?« Das kam für Phil überraschend. »Ich weiß nicht, was Sie meinen.« »Sie wollten eigentlich wissen, ob ich ein Schwindler bin«, sagte der Antwortmann, »und das hätten Sie leicht rausfinden können, indem Sie mich zum Beispiel gefragt hätten, wie der Geburtsname Ihrer Mutter lautet, oder nach dem Namen der Lehrerin, die Sie in der 5. Klasse hatten, irgendetwas, was ich unmöglich hätte wissen können, wenn ich nicht der wäre, der zu sein ich behaupte.« Er schüttelte den Kopf. »Menschen ohne ihre intellektuelle Bildung stellen für gewöhnlich genau diese Sorte von Fragen. Menschen wie Sie, Menschen mit Harvard-Zeugnis, tun das fast nie. Was mich wieder zu dem bereits Gesagten bringt, schlaue Menschen müssen sich mit einem doppelten Nachteil abplagen, sie wissen ebenso wenig, welche Antworten sie brauchen, wie sie nicht wissen, welche Fragen sie stellen sollen. Bildung schärft keinesfalls die geistige Disziplin. Man sollte annehmen, dass sie das tut. Aber oftmals ist genau das Gegenteil der Fall.« »Okay«, sagte Phil gereizt, »wie lautet der Geburtsname meiner Mutter?« »Bedauere«, sagte der Antwortmann und klopfte gegen die Tafel, auf der 5 Minuten 25 $ stand. »Für die Frage müssen Sie bezahlen.« »Das ist Betrug«, rief Phil gespielt heiter. Er fühlte sich beileibe nicht erheitert, er fühlte sich entnervt und verärgert, sowohl von sich als auch seinem Gegenüber. »Durchaus nicht«, erwiderte der Antwortmann entspannt. »Sie haben sich schon selbst betrogen.« Phil wollte protestieren, ließ es aber bleiben. Er verstand, worauf der Mann hinaus wollte. Das hier war eine Art intellektuelles Hütchenspiel.